Kaum war ich vom Pferd gestiegen, da öffnete sich die Tür des Hauses und nach langer Zeit sah ich ihn wieder, meinen lieben Bruder Winnetou. Wohlgefällig hatte er die rührende Begrüßung von Mutter und Sohn abgewartet. Jetzt kam er mir gemessenen Schrittes entgegen, beherrscht in seiner Haltung, aber seinem Blick sah man seine große Freude an. Mein lieber Bruder Charlie, lass dich in die Arme schließen. Mein lieber Winnetou. Du hast meine Nachricht an der Lebenseiche in der Sierra Madre gefunden? Ja, auch deinen Boten traf ich, wie du es gewollt hast. Nun komme ich mit 300 deiner Apachenkrieger. Sie lagern draußen vor dem Schutzwall. Es sind noch einige weiße Männer bei ihnen. Winnetou wird sich freuen, sie kennenzulernen. Ist Freund Bloody Fox nicht daheim? Ihr reitet täglich mehrmals hinaus, um die Kaktushecke zu umkreisen und zu sehen, ob du kommst. Auch jetzt ist er fort. Er wird mich verfehlt haben. Winnetou glaubt das nicht. Unser Freund sah dich kommen und blieb mit Absicht zurück, um unser Wiedersehen nicht zu stören. Da ist er schon. Donnerwetter. Schön hier, ist klar. Das ist ein Plätzchen. Kaum zu glauben. Mein lieber Mr. Shatterhand. Wie freue ich mich, euch wieder einmal bei mir zu sehen. Wünschte nur, der Anlass wäre etwas weniger ernsthafter Natur, lieber Freund. Mir ist jeder Anlass recht, der euch zu mir bringt. Was war das für ein Paradies hier mitten in der glühenden Wüste? Da war ein von der Natur gebildetes Becken mit einem Durchmesser von etwa 80 Schritt bis an den Rand voll von hellem, köstlichem Wasser, von üppig wachsendem frischen Gras eingefasst. Niedrige Palmen, Sykomoren und hohe Zedern ergaben ein Wäldchen, in dem sich Papageien und andere bunte Vögel aufhielten, die den Weg hierher in die Oase gefunden hatten. Und hinter dem Häuschen lag ein großes Maisfeld, dessen goldene Körner in der Sonne leuchteten. Das Häuschen selbst war nicht groß. Alle vier Seiten, sogar das Dach, wurden völlig eingehüllt von den dichten Ranken, Blättern und Blüten der weißen Passionsblume, über denen unzählige Kolibris hin und her huschten. Um den Flugsand aus der Wüste fernzuhalten, hatte Bloody Fox einen breiten Streifen grüner Sträucher und Kräuter angelegt, den in alle Richtungen Bewässerungsgräben vom See aus durchzogen. Wo der üppige Pflanzenwuchs aufhörte, bildeten dichte Kakteenarten den undurchdringlichen Schutzwall, von dem ich schon gesprochen habe. Natürlich musste der Hausherr auch das Innere seines Hauses vorführen, was er mit Freuden und berechtigtem Stolz tat. Bevor wir uns dann zur Beratung niederließen, erzählte ich Winnetou in kurzen Worten, was sich seit meiner Ankunft an dem verabredeten Treffpunkt in der Sierra Madre zugetragen hatte. Winnetou fasste das Gehörte in die Worte zusammen. So werden wir ungefähr 300 Feinde gegen uns haben. Wir haben ebenso viele Apachen draußen vor dem Kaktusfeld. Die Comanchen glauben es nur mit den Bewohnern der Oase zu tun zu haben. Shiba Bick wird zuerst hier ankommen. Er wird keinesfalls mehr als 50 Krieger bei sich haben. Wir können sie mit unserer Übermacht leicht einschließen. Und sie werden einsehen, dass es für sie am besten ist, sich zu ergeben. Darf man fragen, was mit den anderen Angreifern geschehen soll? Mein Bruder Shatterhand möge seine Ansicht sagen. Ich denke, dass der Kriegsplan der Comanchen so aussieht. Shiba Bick, der ja den Weg hierher kennt, wird für die nachfolgenden Comanchen unter großer Donner Richtungspfähle in die Wüste stecken. Der Häuptling wird diese Stangen danach falsch einstecken, um die Soldaten irre zu führen und sie dem Tod durch Verdursten auszusetzen. Den weißen Reitern folgt wahrscheinlich Häuptling Nalem Masyuf mit seinen Kriegern vom Naini-Stamm, um den Bleichgesichtern den Rückzug abzuschneiden. Old Shatterhand kennt die Gedanken der roten Männer wie seine eigenen. Er glaubt es wenigstens, ist klar. Was geschieht aber? Mein alter Bruder kann getrost annehmen, dass Old Shatterhand weiß, was er sagt und tut. Erlaubt eine Frage dazwischen. Sir, was bedeutet eigentlich der Name Shiba Bick in unserer Sprache? Eisenherz. Wir wollen ihn auch von jetzt an so nennen. Er wird morgen hier sein. Wir werden nicht auf ihn warten, sondern reiten ihm entgegen und werden ihn sehen, ohne dass er uns bemerkt. Wenn der Comanche vorüber ist, kehren wir um, reiten ihm nach und treiben ihn gegen ein Kaktusfeld, durch das er und seine Schar nicht reiten kann. Dann haben wir ihn. Meine Freunde, ich möchte zu bedenken geben, dass Eisenherz sehr vorsichtig sein wird. Ist es nicht möglich, dass er an uns vorbeikommt, ohne von uns gesehen zu werden? Nein. Mein Bruder Fox mag sich an Old Shatterhand wenden, um zu erfahren, warum Winnetou Nein sagt. Der erste Trupp der Comanchen hat die Aufgabe, den Weg durch die Wüste mit Stangen zu bezeichnen. Das hält die Feinde auf und macht ihre Anwesenheit deutlich bemerkbar. Sie müssen uns in die Hände geraten. Was geschieht dann mit Ihnen, Mr. Shatterhand? Ich verstehe eure Frage, mein lieber Fox. Seid unbesorgt. Wir schaffen Eisenherz und seine Leute dann nicht etwa hierher, denn er darf den neuen Weg durch den Kaktus nicht kennenlernen. Ist klar. Die roten Männer werden gefesselt und draußen in der Wüste gut bewacht, bis alles vorüber ist. Und was machen wir mit den Stangen, die die Brüder auf ihrem Weg hinterlassen haben? Wir werden sie entfernen und in falscher Richtung wieder einstecken, um den großen Donner irrezuführen. Es gibt einen guten Tageritt südöstlich von hier, eine Kaktuswildnis von großer Ausdehnung, in die ein offener, nach und nach immer schmaler werdender Sandstreifen hineinführt. Wenn man langsam reitet, braucht man fast 2 Stunden, bis man an das Ende des Streifens kommt. Wir werden die Comanchen da hineintreiben. Hau!